Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Ich glaube, jetzt kommt endlich ein Auto. Ich hasse das, auf was zu warten. Überhaupt auf die Polizei. Na, vielleicht sind sie das. Dass sowas ausgerechnet passieren muss, wenn der Chef nicht da ist. Nein, wieder nichts. Nur der Lieferant. Bei diesem Wetter können die bis zu 2 Stunden brauchen von der Kreisstadt bis hier heraus an die Küste. Sowas von Nebel habe ich noch nicht gesehen. Es geht ja aufs Gemüt. Wie lange lebst du schon am Wattenmeer, Heide? Ich bin hier groß geworden, Frau Wolf. Warum? Oh, ich meine nur. Wie lange kann so ein Nebel dauern in dieser Gegend? Och, das kann tagelang gehen. Er kann aber auch verschwinden, während man nur den Kopf dreht. Wenn Sie dann wieder hinausschauen, können Sie plötzlich bis hinüber nach Neuwerk sehen. Oder sogar Bischer hören. Oft kommt dann bald der Sturm auf. Solange das so dicht ist, können sie überhaupt nicht nach ihr suchen. Was sollen wir nur tun? Der Braubecke wird schon seinen Hamlet mitbringen. Die wissen ja Bescheid auf der Station. Die kennen ja auch die Tücken hier in der Gegend. Jetzt, das werden sie sein. Sie können nicht kommen wegen des Nebels. Und ich habe die Verantwortung, solange Dr. Butger nicht da ist. Ach, Sie haben überhaupt keine Verantwortung. Frau Benningsen ist ein erwachsener Mensch. Wenn ein erwachsener Mensch nachts im Nebel am Meer herumläuft, haben Sie keine Verantwortung. Beauty Farm Clifton? Einen Moment bitte. Es ist Ihr Mann aus Bremen. Er möchte mit seiner Frau sprechen. Was soll ich ihm sagen? Ja, sag ihm irgendwas. Dass sie einen Spaziergang macht. Strandwanderung oder so. Nur nicht, dass sie uns Sorgen macht. Ja. Hallo? Frau Benningsen ist schon ziemlich früh aufgebrochen zu einer Wanderung. Nein, sie hat nichts weiter gesagt. Vielleicht bis zum Mittagessen. Gut, ich werde sie ausrichten. Auf Wiedersehen. Ist gar nicht ihre Art, sagte er, zu Wanderung aufzubrechen. Sie soll zurückrufen, wenn sie bis zum Mittagessen wieder hier ist. Und dabei hat sie noch nicht mal gefrühstückt. Was da wohl dahinter steckt. Jetzt? Ja, endlich, das sind sie. Ach, sehen Sie. Und Hamlet haben sie auch mitgebracht. Was habe ich gesagt? Der braucht nicht zu sehen. Der findet alles mit der Nase, auch bei Nebel. Guten Morgen, Herr Braubecke. Moin, moin. Ruhig, Hamlet, Platz. Moin, Heide. Guten Morgen, Herr Braubecke. Was gucken Sie so? Ach ja, das ist Frau Wolf, unsere stellvertretende Leiterin für Dr. Butge. So, so. Schönen guten Morgen, Frau Wolf. Na, sind Sie vielleicht ein bisschen nervös, wenn Sie so alles allein über sich haben hier? Ich denke, die Sache hat sich inzwischen schon aufgeklärt. Da gibt es ja oft Depressionen, Katzenjammer. Man will mal so richtig mit sich alleine sein, ne? Oder? Leider nicht, Herr Braubecke. Wir machen uns Sorgen. Eben hat schon Ihr Mann angerufen aus der Stadt. Wir haben ihn natürlich hingehalten, aber jetzt müssen wir etwas tun. Es ist bald Mittag, wir brauchen Gewissheit. Ja, wenn sie noch nicht wieder aufgetaucht ist, dann erzählen Sie erst mal. Protokoll nehme ich dann später auf. Die Dame ist spät gestern Abend angekommen. Mit dem Auto. Aus der Stadt. Es war schon dunkel. Wir hatten ihr Bungalow Nummer 3 reserviert. Die Farm besteht aus den einzelnen Bungalows zwischen den Dünen und dem Haupthaus hier. Alles ziemlich neu entstanden, was? Ja, Exklusivservice. Verstehen Sie? Eine Menge Frauen will sich hier nicht gern von anderen sehen lassen, die dann alles brühwarm herumerzählen. Ich verstehe. Keine will über 30 sein und alle sind über 50. Ruhig, Hamlet, sitz. Kommst gleich in Aktion. Ja, wie ging es weiter? Ja, als Heide ihr heute Morgen das Frühstück bringen wollte, war sie ausgeflogen. Verschwunden. Ja, so war es. Wir haben da solche Rollwegen, mit denen wir das Essen fahren können. Ich klopfe an und niemand antwortete. Ich ging dann rein. Die Tür war unverschlossen. Und das Auto stand unter dem Schleppdach, wie sie es reingefahren hatte. Und sie muss gestern Abend noch gebadet haben, als sie kam. Denn Badewanne, Seife und Handtücher waren gebraucht. Nur ihr Bett war unberührt. Was hast du da? Ja, ja, es war unberührt. Das war, ich habe es selbst gesehen. Würde ja bedeuten, dass sie gestern Abend zwischen Bad und Schlafengehen das Haus verlassen hat. Bis jetzt nicht zurückgekommen? Weshalb glauben Sie wohl, dass wir bei Ihnen angerufen haben? Verstehen Sie das jetzt? Ja, ja, jetzt verstehe ich. Seit wann ist denn dieser Nebel hier draußen? Ungefähr seit der Zeit, wo Sie den Bungalow verlassen haben muss. Ich möchte mir das nochmal genauer ansehen. Können Sie mich hinführen? Oh, natürlich. Komm, Hamlet, los. Hier bitte, Herr Braubecker, aber seien Sie vorsichtig, Sie haben nasse Schuhe. Aha, sehen Sie, hat er noch nicht mal alle Ihre Sachen ausgepackt, der Koffer ist noch halb voll. Der Wecker hat er aufgezogen, auf 8 Uhr gestellt, ist auch abgelaufen. Alles andere ist so, wie ich Ihnen gesagt habe. Kommt mir komisch vor, verdammt komisch alles. Hat sie Ihre Schuhe schon ausgepackt? Ja, hier. 6 Paar, welches wollen Sie? Nur ein einzelner genügt. Nur für den Hund. Ein möglichst viel getragener. Und vielleicht der alte flache Sportschuh. Bitte. Oh, vielen Dank. Hier, Hamlet, such. Guter Hund. Komm, los, Hamlet. Such, Hamlet, such. Hier geht's raus, Hamlet. Ah, such. Unwahrscheinlich, wie Hamlet zieht. Na ja, der hat eine Kraft wie ein Bulle, wenn der hinter was her ist. Hier ist sie gegangen, Hamlet hat keinen Zweifel. Ist ja schon eine Viertelstunde, seit wir von dem Bungalow weg sind. Aber bis hierher ist der Strand ja auch ziemlich zertrampelt von anderen Leuten. Aber jetzt werden die deutlichen Fußspuren weniger. Aber wo sie nur hin wollte, mitten in der Nacht. Und mitten im Winter. Und ohne Mantel. Frau Wolf hat recht, ihr Pelzmantel hängt im Vorraum des Bungalows. Wir haben alle nicht darauf geachtet. Na, vielleicht hat sie noch einen anderen Mantel dabei. Wer einen Zielmantel wie die hat, der zieht ihn auch an, wenn er in der Winternacht am Wattenmeer spazieren läuft. Hier, Herr Braubecke, sehen Sie mal, jetzt kann man die Fußspur sogar sehen, die sie hinterlassen hat. Hier, wo die übrigen Fußstapfen weniger werden. Sehen Sie? Hier. Ja, hier und auch hier. Und dort vorne läuft sie weiter. Der Hund hat genau die Schnauze drauf. Donnerwetter. Was ist denn? Der Nebel. Er hat sich verzogen. Wie weit man plötzlich auf das Meer hinaussehen kann. Können Sie den feinen grün-weißen Streifen da draußen erkennen? Das ist die Brandung der offenen See. Aber dazwischen ist nichts als Schlick und Sand. Was hat er denn nur? Die Fußspur. Der hat die Spur verloren. Such, Hamlet, guter Hund, such. Teufel, er weiß nicht weiter. Na, hier hören die Abdrücke ja auch auf. Sehen Sie noch was? Ich nicht. Das gibt es nicht. Suchen Sie doch. Irgendwo muss sie doch weitergehen. Ja, zertrampeln Sie doch nicht den Sand. Für Hamlet ist die Witterung zu Ende, das sehen Sie doch. Der wüsste es längst, wenn es hier noch irgendwie weiterginge. Wie weit ist das Wasser dort draußen weg, Heide? Noch mindestens einen halben Kilometer. Aber die Tide steigt. Damn nochmal, die kann doch nicht zum Himmel aufgefahren sein. Schon gut, Hamlet, guter Hund. Such! Und jetzt? Wir müssen zurück, ehe das Hochwasser kommt. Wo war denn das Hochwasser gestern Abend, Heide? Ungefähr hier, wo wir jetzt stehen. Und so hoch kommt es auch wieder. Das heißt, in einer Stunde sind alle Nachforschungen unmöglich. Dann hilft nur noch ein Hubschrauber. Na, und der wird auch nicht weiterkommen. Wir kriegen Sturm. Ja, wir müssen zurück, bevor es zu spät ist. Ja, also los, dann kehrt in Gottes Namen. Aber versteht das, wer will. Also, da wären wir dann wieder. 2 Stunden in der Kälte rumgehangen. Wir sind einen Schritt weiter als vorher. Wir müssen mit einem Unglück rechnen, mit einem Selbstmord, oder? Ja, womöglich noch mit einem Mord, wollen Sie sagen. Was bleibt sonst noch übrig? Hat sie denn eigentlich ihren Pass mitgenommen? Dass wir daran nicht gedacht haben. Sie hat den Pass bei mir abgegeben, als sie ankam. Der steckt da noch in ihrem Fach. Hier. Sandra Benningsen, Bremen, Hohe Tweete und so fort. Eine Schönheit. Sogar hier auf dem billigen Passfoto. Hohe Tweete? Dann ist ihr Mann der Eigentümer und Chef des berühmten Benningsen-Hospitals. Führende Unfallklinik in diesem Raum. Am Strand verschwunden, sagen Sie, einfach in Luft aufgelöst? Mann, haben Sie mich erschreckt? Wer sind Sie denn eigentlich? Wer ist denn das? Das ist Herr Hansen, unser Masseur. Mhm. Ja, einfach in Luft aufgelöst. Warum fragen Sie? Tja, weil... Wissen Sie, Professor Benningsen, erste Frau ist nämlich... Eigentlich sollte ich ja gar nicht darüber reden. Dann fangen Sie doch gar nicht erst an, wenn Sie nachher doch nichts wissen. Nichts wissen? Dass ich nicht lache? Von denen weiß ich mehr, als Ihnen lieb ist. Ja? Was denn zum Beispiel? Was war denn mit seiner ersten Frau? Die ist nämlich auf genau die gleiche Weise verschwunden wie die, nach der Sie suchen. Spaziergang am Wattenmeer, deutliche Spur, dann plötzlich weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ein paar Jahre her. Oben auf Sylt ist das passiert. Und woher wissen Sie das alles so genau? Ich war in der Zwischenzeit mal bei den Benningsen angestellt. Dort weiß das jeder. Kein sehr gemütlicher Chef war das. Nicht sehr gemütlich. Wird keinen sehr großen Spaß haben, wenn er das hier hört. Keinen sehr großen. Mein Gott, ist das... Der Sturm kommt auf, wie ich gesagt habe. Wenn er 18 Stunden anhält, könnte es sein, dass Sie die Leiche finden. Woher willst du das wissen, Mädel? Weil das hier in der Gegend so ist, Herr Braubecke. Wenn Sie lange genug hier sind, werden Sie das auch wissen. Was soll ich denn nun Ihrem Mann sagen, Frau Wolf, wenn er wieder anruft? Und das wird er. Darauf können Sie Gift nehmen. So, das wär's. Natürlich haben Sie gewonnen. Ich hatte nur Glück. Sie untertreiben wie immer. Aber dann hoffe ich, dass Ihnen Ihr Glück wenigstens bis Mittwoch treu bleibt. Gut. Revanche dann also am Mittwoch. Ja. Habe die Ehre. Ja, Karl, was gibt's denn? Darf ich Ihnen Ihr Kühl abnehmen? Bitte. Und dann ist da ein Professor Benningsen. Er ist nicht Mitglied des Clubs. Er möchte Sie einen Augenblick sprechen. Er wartet in der Ecke hinter dem Kamin. Bennings? Das ist ja... Ja, darf ich Ihnen ins Jackett helfen? Vielen Dank, Karl. Benningsen? Na, das ist ja wirklich... Menschenskind, das ist ja fabelhaft, dass Sie sich an mich erinnern. Keine Förmlichkeiten, behalten Sie doch Platz. Was wollen wir trinken? Was ist denn mit Ihnen? Sie sehen nicht sehr wohl aus. Haben Sie Sorgen? Rundheraus gesagt, ja. Und Sorgen, deretwegen ich Sie sogar in Ihrem Club aufstöbere. Erinnern Sie sich, mein Team hat Sie damals in 3 schweren Operationen in meiner Klinik durchgebracht und wieder zusammengeflickt. Und als wir Sie dann entlassen konnten... Was gibt es, Karl? Ach ja, natürlich. Ein Cognac für mich und Sie, Benningsen? Auch Cognac. Einen doppelten, wenn möglich. Und als wir Sie entlassen konnten... Richtig, Sie hatten mir suggeriert, dass es sich trotz allem, was man so sieht, lohnt... weiterzuleben. Da sagten Sie zu mir... Professor, sagte ich zu Ihnen. Menschenskind, sagte ich. Wenn ich mal was bei Ihnen reparieren kann, lassen Sie es mich wissen. Und jetzt nehmen Sie mich vermutlich beim Wort. So ist es. Ja, dann fangen Sie an, Professor. Wie Sie wissen, habe ich eine Menge Zeit. Meine Frau, meine zweite Frau übrigens, reiste gestern Nachmittag mit dem Auto ab. Rauf an die Küste auf eine Schönheitsfarm, die ihr ein reizvolles Angebot geschickt hatte. Ich habe sie sogar noch bestärkt, ich Esel. Na und? 3 Cognac, bitte sehr. Eine einfach, eine doppelt für den Herrn. Danke, danke. Na dann wollen wir mal. Prost, Professor. Prost. Ja, Sie werden sie kaum wiedererkennen, wenn sie zurückkommt. Das ist es ja. Sie wird nicht zurückkommen. Nochmal. Sie wird nicht zurückkommen, sage ich. Als ich nämlich gestern Mittag dort anrief, war sie schon seit dem Morgen auf einer Wanderung. Gar nicht ihre Art übrigens. Sie hasst Wanderungen wie die Pest. Und abends war sie noch immer nicht zurück. Haben Sie irgendeine Erklärung? Nein. Aber ich kenne das schon. Meine Frauen machen das alle. Hören Sie zu, aber Sie brauchen eine Menge Geduld. Das ist ja fantastisch, was Sie mir da alles erzählen. Ja, Karl, was gibt es? Darf ich darauf aufmerksam machen? Die Küche wird gleich geschlossen. Tatsächlich, wir sind fast die Letzten. 11 Uhr. Um 6 habe ich mit dem Billard aufgehört und seitdem erzählen Sie. Nochmal 2 Cognac, Karl. Aber dieses Mal für mich auch einen doppelten. Sehr wohl. Das ist ja toll, Ihre Geschichte. Sie glauben sie nicht? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll ich es doch herausfinden, ob sie wahr ist oder nicht. Bleiben wir bei der Sache. Mit Ihrer ersten Frau waren Sie also am Ende. Das ging nicht mehr. Aber sie hatte mit Ihnen die Klinik hochgebracht, die schweren Anfangsjahre enormes geleistet. Als ich damals zu zeigen begann, dass der Autoverkehr die Krankenhäuser füllen würde, da hatten Sie Ihre geniale Idee. Und die haben Sie verwirklicht. Zusammen mit Ihrer ersten Frau. Und dann, als es geschafft war... Ja, ich weiß, dass das alles nicht besonders gut und edel war, aber sie ist eben immer eine Krankenschwester geblieben. Tüchtig, beschränkt und reizlos. Ja, und die Reize, die ihr fehlten, besitzt Ihre zweite Frau. Besaß. Ich denke... Oder haben Sie neue Nachrichten von dort oben? Nein, aber ich bin überzeugt, dass wir sagen müssen, besaß. Woraus schließen Sie das? Ein Gefühl. Damals hat's auch gestimmt. 4 Cognac, bitte sehr. 2 Doppelte für die Herren, bitte. Danke, Karl. Tja, Sie hatten also mit Ihrer damaligen Frau sich auf die Scheidung geeinigt. Die Klage war schon eingereicht, Sie lebten getrennt. Ihre Frau auf Sylt, Sie hier in Bremen. Einen Teil der vereinbarten Abfindung hatten Sie Ihrer Frau bereits bezahlt. Genau die Hälfte. Damals ein hoher Betrag. Schön, dann war die zweite Hälfte also auch ein hoher Betrag. Nach dem berühmten Adam Riese schon. Warum? Weil Ihre damalige Frau spurlos vom Erdboden verschwand. Erstens, als Sie Ihre jetzige Frau heiraten wollten. Zweitens, bevor ein Urteil gesprochen wurde, das Sie verpflichtete, einen weiteren hohen Betrag zu zahlen. Und drittens... Wenn ein Mensch sich in nichts auflöst, könnte, sagen wir, ein Mord niemals bewiesen werden. In der Tat, wirklich eine sehr intelligente Aktion. Ich habe Sie nicht aufgesucht, dass Sie den Staatsanwalt herauskehren. Was soll ich sonst tun, wenn ich die Wahrheit herausfinden soll? Es sei denn, Sie erzählen mir die Wahrheit. Deshalb bin ich hier. Also hören Sie weiter. Als man damals die Leiche nicht sofort fand, sagte mir mein Anwalt, dass ich 10 Jahre warten müsse, bevor man sie amtlich für tot erklären könne. Stimmt. Verschollenheitsgesetz. Und in diesen 10 Jahren hätten Sie keine zweite Ehe eingehen können, weil die erste noch bestand. Ja, das sagte der Anwalt. Es gäbe nur einen einzigen gesetzlich gangbaren Weg, diese Frist auf 6 Monate abzukürzen. Wenn meine Frau sozusagen die See befahren hätte und dabei verschwunden wäre. Ein Spaziergang am Strand genügte da nicht. Mhm. Seeverschollenheit. Ein guter Anwalt. Leider ist er tot. Ich nahm also ihr Schlauchboot, ließ den Außenborder an, verklemmte das Ruder und ließ das Ding losfahren. Dann behauptete ich, sie sei damit unterwegs gewesen. Später wurde das Boot angetrieben, mit leerem Tank und ein paar Sachen von ihr, die ich reingelegt hatte. Und? Und ich bekam nach 6 Monaten meine Todeserklärung. Das ist alles. Das hat man Ihnen abgenommen? Wer zweifelt schon an, was ein Mann wie ich sagt? Ich erzähle Ihnen das alles, bevor es der Staatsanwalt mir erzählt. Und die Geschworenen es ihm womöglich glauben. Und das werden sie tun, wenn man auch Sandras Leiche nicht finden sollte. Ich soll also sozusagen vorab testen, ob man Ihnen 2 Morde nachweisen kann. Eine originelle Idee, das muss ich sagen. Was ist denn eigentlich dort los? Da sitzt er ja. Lassen Sie mich endlich in Ruhe, Sie Bonzenkuli, und fassen Sie mich nicht noch einmal an. Aber ich bitte Sie, mein Freund, Herr Professor. Das ist meine Tochter Stasia. Nichts bleibt uns erspart. Endlich erwische ich dich wenigstens. Den komischen Verein hier findet man ja nicht einmal im Telefonbuch, so vornehm ist der. Diese Farm an der Küste hängt schon den ganzen Abend an der Strippe. Man hat Sandra im Schlick entdeckt, wahrscheinlich ertrunken. Mein Gott. Also doch ein Unfall. Oder ein Selbstmord. Selbstmord? Dass ich nicht lache. Die und Selbstmord. So gut, wie es der ging. Sehr praktische Ehefrauen, die immer gerade dann Selbstmord begehen, wenn ihr Mann eine andere im Kopf hat. Eine jüngere, schönere, erotischere. Weiß der Teufel, worauf es Kerlen wie diesem hier bei einer Frau ankommt. Zuerst meine Mutter, jetzt die da. Das ja. Dieser Kerl ist immerhin ihr Vater. Na und? Ist er deswegen vielleicht ein Superstar? Ein Spießbürger ist er wie alle anderen auch. Mit einem sechsten Sinn für die Anatomie, einem siebten für das Geld, das man damit machen kann und einem achten, wie man darum herum das Mäntelchen eines Halbgotts hängt. Den neunten, zehnten und die übrigen Sinne kannst du dir freundlichst sparen. Gerade hier... Gerade hier, wo man die Ansichten euresgleichen noch für ehrenwert hält, willst du sagen. Im Übrigen soll ich dir noch ausrichten, dass man Sandra zwar gefunden hat, aber bergen können sie erst morgen. Sie können weder zu Fuß noch mit dem Wagen an die Stelle kommen. Morgen versuchen sie es mit dem Hubschrauber. Was ihr so alles in Bewegung setzt mit eurem Egoismus und eurer Scheißmoral. Raus jetzt hier, bevor mir die Hand ausrutscht. Die Leute schauen schon her. Ja, schon gut. Ich habe ohnehin noch einen Treff. Im Alcazar. Alcazar, ein Underground-Bums. Sie weiß genau, dass sie mich damit auf 100 bringt. Wahrscheinlich trifft sie dort wieder ihren Soziologie-Apostel. Man weiß wirklich nicht, womit man das verdient hat. Die kann man nur noch auf das Pflichtteil setzen und dann sich selbst überlassen. Apropos Pflichtteil. Wer wird denn jetzt Erbe, nachdem feststeht, dass auch ihre zweite Frau nicht mehr lebt? Ja, Sie haben recht. Stasja. Daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht. Aber die pfeift auf sowas, das sage ich Ihnen. Die verhungern lieber, als dass sie was Geerbtes nehmen. Und noch etwas. Die Andeutung, die ihre Tochter gemacht hat, eine jüngere, schönere, erotischere. Ist da was dran? Wie meinen Sie das? Wollen Sie vielleicht in meinem Intimbereich herumstochern? Bin ich zu Ihnen gekommen oder sind Sie zu mir gekommen, Bennigsen? Haben Sie eine Geliebte? Ja, zum Teufel, ich habe immer Geliebte gehabt. Jüngere, schönere, erotischere, wenn Sie das meinen. Ja, das meine ich. Demnach hat Ihre Tochter also vollkommen recht mit ihrem Urteil über Sie. Das ist ja das Trostlose, dass die auch noch recht haben. Das Schicksal Ihrer Mutter hat Sie vermutlich nie verwunden. Nein, das hat sie nicht. Aber ich bin nicht schuld daran. Und außerdem... Von mir hätte sie haben können, was sie braucht. Kinder brauchen oft mehr als das, was sie meinen. Und ihre zweite Frau haben sie also auch betrogen. Sie sehen das viel zu überspitzt. Genau wie Stasja. Und Sandra hat sich da auch ganz schön revanchiert. Mit einem Haufen Männern hat sie es gehabt. Sogar mit einem... Mit einem Masseur, dem Hansen aus meiner Klinik. Ich musste den Mann entlassen. Sonst hätte er sie noch bloßgestellt, nicht wahr? Haben Sie sich... mit Ihrer Frau arrangiert, oder wie haben Sie das geregelt? Wir haben nie mehr davon gesprochen. In solchen Fällen immer das Einfachste. Eine Scheidungsabsicht wie bei Ihrer ersten Frau bestand also zu keinem Zeitpunkt. Hören Sie mal, von uns beiden ist doch keiner verrückt. Außerdem kann man sich das heute gar nicht mehr leisten. Darf ich die Herren darauf aufmerksam machen, dass wir gleich schließen? Danke, Karl. Ja, unser Gespräch ist wohl auch beendet, Professor. So ziemlich. Was halten Sie von der Sache? Ich weiß es noch nicht. Aber ich werde mich darum kümmern. Das habe ich Ihnen versprochen. In der ganzen Gegend gibt es seit gestern kein anderes Gesprächsthema mehr als die Frau aus der Stadt. Der Sturm, der Nebel, die Springflut. Alles nichts Besonderes für die Leute. Aber eine tote Frau aus besseren Kreisen? Ja, das ist was anderes. Da gibt es was herumzuschnüffeln. Bald wird auch eine Illustrierte hier sein. Da möchte ich was wetten. Noch vor dem Staatsanwalt. Da kenne ich mich aus. Staatsanwalt? Aber, Herr Hansen... Was glauben Sie denn, Frau Wolf? Die Sache wird untersucht. Da möchte ich was wetten. Da kenne ich mich aus. Man kann nicht das Geringste sehen draußen. Dass die überhaupt mit dem Hubschrauber los sind... Ein Risiko bei diesem Wetter. Die sind von der Deichwacht. Die kennen jeden Quadratmeter Schlick hier. Sie liegt noch dort, wo Sie sie gestern gesichert haben. Sonst wären Sie längst wieder zurück. Das dauert schon eine Weile, eine Tote aus dem Schlick zu holen. Da kommt ein Auto. Das ist der Polizeiwagen von gestern. Und dahinter ein Transportfahrzeug. Sehen Sie? Das habe ich gesagt. Die nehmen das ziemlich ernst. Sie sind ein Teufelskerl. Das wissen wir schon. Und gleich werden Sie auch nur zur Schlüsselfigur werden. Denn Sie sind ja schließlich der Einzige von uns, der die Tote von Angesicht zu Angesicht kennt. Moin, moin. Frisch heute früh. Donnerwetter. Sehr frisch. Hier sind wir noch draußen mit dem Schrauber. Zwei Mann, ja. Und der Arzt. Gestern beim letzten Tageslicht haben sie die Tote entdeckt. Aber sie konnten an der Stelle nicht mehr runter. Alles klar, wir haben die Meldung auch bekommen. Hab alles gleich weitergegeben. Da kommt noch ein Auto. Sehen Sie? Der sieht sogar aus wie was Höheres. Mit seinem Regenschirm und der Melone. Nur mit dem Charme ist nicht so weit her. Den könnte man eher für einen pensionierten Untersuchungsrichter halten. Na, dann wird es wohl der Herr von der Staatsanwaltschaft sein. Die haben sich hier auch eingeschaltet. Sehen Sie, Frau Wolf, was habe ich gesagt? Hängen überall die studierten Nasen rein und bringen alles durcheinander. Guten Morgen. Bin ich hier richtig? Beauty Farm Clifton? Ich komme aus... Frau Becke, Oberwachtmeister von der Landpolizei Ochshöft. Wir kümmern uns um die Sache. Sie sind mit der Untersuchung beauftragt, nehme ich an. Mit der Untersuchung beauftragt? Wenn Sie so wollen, ja. Sind Sie der Herr Dr. Butke, der leitende Arzt? Hansen, mein Name. Ich bin der Masseur. Sehen mal an. Hansen, der Masseur. Herr Doktor ist auf einem Kongress. Frau Wolf vertritt ihn so lange. Das bin ich. Frau Wolf. Und Sie, Fräulein? Sie ist die Einzige, die sich im Watt wirklich auskennt. Sie hat die Piloten auch eingewiesen, wo sie suchen mussten, wo ein Sturm in dieser Richtung und Stärke einen Toten vielleicht wieder an den Strand treibt. Und? Hatte sie recht? Entweder gar nicht oder genau dort, wo Sie sie auch entdeckt haben. Ja, ich hatte recht. Und jetzt müssen Sie jeden Augenblick hier sein, hören Sie? Da sind Sie ja. Wo werden die runtergehen? Neben dem Leuchtfeuer, genau wie gestern Abend. Kommen Sie, wir müssen Sie einfach... Gesegneter Sonntagmorgen, sowas. Um 5 raus aus den Federn, rein in die Klamotten, rein in den Wagen, raus bis hierher. Saukälte das. Ja, ja, ja, ja. Rein in die Mühle, raus auf das Watt, runter in den Schlick. Können wir uns alles denken, Doktor. Ist ja schließlich Ihr Beruf. Der gibt ihm saures Donnerwetter. Doch getäuscht in der Staatsanwaltschaft. Na, hören Sie mal, ich bin Beamter. Und haben als solcher Anspruch auf einen ungestörten Morgenschlaf, wollen Sie wohl sagen. Wenn Sie doch schon sonst ein sorgenfreies Leben führen. Naja, schwamm drüber, Doktor. Seit wann ist sie tot? Das werden Sie uns doch wenigstens sagen können. Mit Bordmitteln geschätzt, sie starb in der Nacht auf gestern, etwa um 22 Uhr. Das passt zusammen. Sie muss um 9 Uhr herum das Badezimmer benutzt haben. Danach ist sie dann aus dem Bungalow rausgegangen. Und an was starb sie, Doktor? Können Sie das auch sagen? Natürlich, sie ist ertrunken. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Näheres nach der Autopsie. Und die wird die Staatsanwaltschaft doch wohl anordnen, denke ich. Das wird sie, Oberwachtmeister, das wird sie. So wahr ich hier stehe. Ja, Doktor, und nun ziehen Sie uns doch mal die Plane von der Toten. Kein schöner Anblick, darauf muss ich Sie vorbereiten. Wer von Ihnen schwache Nerven hat... Ja, ja, na, dann werde ich doch mal. Ja, was, Herr Hansen, Sie mit Ihrer Statur... Und die Damen trauen sich das zu? Es ist Zeit zur Kirche, wollte ich nur sagen. Der Herr braucht Sie aber im Augenblick hier, Hansen. Der Herr Staatsanwalt nämlich, verstehen Sie? Naja, wenn Sie meinen. Oh Gott im Himmel. Ja, sie ist ertrunken. Der Doktor hat recht. Eine schöne Frau. Noch im Tod. Erkennen Sie sie, Herr Hansen? Erkennen Sie Ihre Geliebte wieder? Ist sie es? Ist es Sandra Benningsen? Was reden Sie da? Ich meine, was? Sie sind doch erst seit ein paar Minuten hier. Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Wie kommen Sie denn auf sowas? Es ist nun mal so, Hansen. Mir können Sie nichts verbergen. Sie hatte mit Ihnen ein Verhältnis. Das passiert eben in besseren Kreisen. Und nun liegt sie vor Ihnen. Ist sie es? Wirklich, er hat schon gestern zugegeben, dass er sie von früher her kennt. Direkt geprahlt hat er damit. Wenn sie es ist, dann müssen Sie es jetzt sagen, Herr Hansen. Na? In Gottes Namen, ja, sie ist es. Aber ich habe damit nichts zu tun. Schon seine erste Frau ist auf diese Weise umgekommen. Und die habe ich überhaupt nicht gekannt. Auf welche Weise umgekommen, Hansen? Was meinen Sie denn, wie sie umgekommen ist? Naja, ich meine doch nur... Sie ist ertrunken. Und auch die erste Frau vom Professor. Ich meine doch nur, ich weiß auch nichts. Aber es war eben am Meer damals, nicht weit von hier. Genau das Gleiche. Wenn jemand ertrinkt, dann kann es ein Unfall sein, ein Selbstmord oder ein Mord. Das meint der Herr Staatsanwalt. Aber das werden wir wohl nicht mehr klären können. Na, dann können wir ja losfahren mit ihr. Herr Medizinalrat, einen Augenblick. Ja, was ist denn? Sie haben die Plane zu weit nach oben gezogen. Sehen Sie doch mal Ihre Füße. Haben Sie denn noch immer nicht genug gesehen? Oh, Sie haben noch nicht genug gesehen, komm mir vor. Schauen Sie sich die Füße doch mal ganz genau an. Fällt Ihnen da wirklich nichts auf? Heide, du siehst Gespenster. Sie ist ein bisschen exzentrisch, verstehen Sie? Aber immerhin hat sie recht gehabt. Fällt Ihnen allen denn tatsächlich nichts auf? Oberwachtmeister, Sie hatten gestern einen Hund dabei, heißt es. Unseren Hamlet, jawohl. Hamlet? Na schön. Sehen Sie die Füße doch mal mit Hamlets Augen an. Oder das, was er in der Witterung gehabt haben muss. Zum Donnerwetter, ja. Die Schuhe. Man kann sich ja irren, sag ich immer. Aber mir ist es sofort aufgefallen, wie er die Plane hochgezogen hat. Sie hat ihre Sandalen verkehrt herum an. Als sie ihren Bungalow verlassen hatte, um den Nachtspaziergang vor den Dünen zu machen, da hatte sie ihre Sandaletten richtig herum an, nicht wahr? Sie haben die Fußabdrücke der Frau gesehen. Es wäre Ihnen aufgefallen, wenn es anders gewesen wäre. Was sehen Sie mich denn so an? Ich war überhaupt nicht dabei, als Sie am Strand herumgelaufen sind. Ich weiß von nichts. Mir ist jedenfalls nichts Unnormales aufgefallen. Aber ich habe auch nicht so genau darauf geachtet. Mir wäre es gestern genauso aufgefallen wie heute. Als sie nachts dort draußen herumgelaufen ist, hatte sie ihre Sandalen richtig herum an. Das kann ich beschwören. Tja, wenn das so ist, dann müssen wir nicht nur ihre Füße, sondern die ganze Sache mit anderen Augen betrachten. Sie schauen schon wieder auf mich. Was wollen Sie denn sagen? Sie können jetzt zur Kirche fahren, Herr Hansen. Für den Moment sind Sie hier entbehrlich, das wollte ich sagen. Können Sie das verantworten bei der Sachlage? Wenn er etwas damit zu tun hätte, wäre er schon gestern nicht mehr hier gewesen. Falls es wirklich einen Mörder gibt, könnte er jetzt nicht mehr weg. Das käme einem Geständnis gleich. Man sieht doch sofort, dass Sie ein Studierter sind. Auf sowas würde unser Eins niemals kommen. Na, so los, Herr Hansen, fahren Sie zur Kirche. Sie haben mit der Sache nichts zu tun. Wir werden die Autopsie heute noch machen. Soweit ich sehe, wird es nur um die Lungen und den Magen gehen. Eine Bitte, Doktor. Geben Sie mir das Ergebnis durch und verständigen Sie auch den Leiter der Kripo in der Kreisstadt. Oberkommissar Gregor ist das. Er wird aber vor morgen Mittag nicht gehen. Na nu, kein Jourdienst? So was kommt doch bei uns überhaupt nicht vor. Es grenzt ja schon an ein Wunder, dass Sie am Tatort erschienen sind. Tja, Oberwachtmeister, Sie werden noch lange an diesen Sonntagmorgen denken. Das glaube ich auch. Ja, ich will gerne diesen Bungalow der Frau etwas näher ansehen. Kannst du mich führen, Heide? Natürlich. Kommen Sie. Und vergessen Sie den Regenschirm nicht. Draußen gießt es. Diese Gästebungalows sind sehr komfortabel. Sehen Sie? Hier, schönes Schlafzimmer. Schick, nicht wahr? Französisches Bett. Frisiertisch. Alles Stil. Hier das Ankleidezimmer. Alle Schränke noch leer. Ja, ja, ich weiß. Sie hatte noch gar nichts ausgepackt, als sie verschwand. Und diese Tür? Die geht ins Bad. Sehen Sie, das Bad ist benutzt worden. Ja. Ist alles unverändert geblieben? Oh, so viel ich weiß schon. Ich habe jedenfalls nichts aufgeräumt. Herr Braubecker hat das so angeordnet. Naja, da hat der Herr Braubecker sehr aufmerksam englische Kriminalromane gelesen. Aha, sieh mal, was das ist. Ein Abschminktuch. Benutzt sogar. Die gehören hier rein. Wir haben extra Tüten dafür. Wie gut, dass du die Toilette nicht vorher abgezogen hast. Dann hätten wir jetzt einen wichtigen Hinweis weniger. Was wollen Sie damit sagen? Es kommt doch selten vor, dass eine Frau sich abschminkt, bevor sie das Haus noch einmal verlässt. Sie wird sich abgeschminkt haben, bevor sie badete. Das ist ganz normal. Ja, aber es ist nicht ganz normal, dass sie sich entschloss, im Dunkeln ans Watt zu gehen, nachdem sie gebadet hatte. Gab es nicht irgendeinen Anlass dafür? Ein Telegramm, ein Telefongespräch? Nein, absolut nichts. Ihr Mann rief erst an, als sie schon verschwunden war. Ja, ja, ich weiß. Er hat es mir gesagt. Was wollen Sie denn mit der Seife? Ein Stück Kernseife. So was habe ich seit meinen Kindertagen nicht mehr gesehen. Hat sie es benutzt? Die beste Pflege für Frauenhaut. Dr. Butka hat sie unseren Patientinnen sozusagen verordnet. Oh, Frau Wolf, Sie können einen ganz schön erschrecken. Wie sind Sie denn hereingekommen? Ja, wir haben einen Hauptschlüssel, er hängt im Büro. Oft müssen die Kosmetikerin oder der Masseur in einem Bungalow, wenn die Damen noch im Negligé sind. Sie rufen dann drüben an und brauchen die Tür nicht zu öffnen. Ach so. Wie kam die Frau überhaupt hierher, in die Clifton Farm? Der Chef holt sich die Adressen reicher Frauen irgendwo zusammen. Aus den Mitgliederlisten der Golf- und Yachtclubs zum Beispiel. Dann schreibt er sie an. So wird es auch bei ihr gewesen sein. Oh, es gibt nicht viele, die das zahlen können, was hier verlangt wird. Aber es gibt eine Menge, die es bezahlen würden, wenn sie nur könnten. Sehen Sie, in diesen Kreisen, da bauen sie die Ehen auf Beiläufigkeit auf. Jugend, Luxus, gesellschaftliche Stellung, Sex, lauter Dummheiten. Irgendwann fängt das alles zu bröckeln an und dann kommen sie zu uns. Und wer zahlt nicht gern ein paar Tausender für den Kleister, wenn er dran glaubt und wenn er sie hat? Gestern Abend habe ich von einem jungen Mädchen etwas ganz Ähnliches gehört. Man muss nicht steinalt sein, um das zu wissen. Wie oft haben Sie die Dame schon gesehen, Frau Wolf? Ich? Überhaupt noch nie? An dem Abend, als sie ankam, war ich in der Kreisstadt. Und am Morgen, ja, das wissen Sie ja selbst. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ja, Sie können mich eine halbe Stunde hier allein lassen. Ja, bitte. Ich würde mich gerne ein bisschen mit der Person dieser Frau anfreunden. Ich schließe dann ab und komme hinüber. Benningsen? Hallo, Professor. Na, Sie sind's. Was gibt's? Nur eine Frage, Benningsen. Schießen Sie los. Wenn Ihre Frau den Tag beendete, was tat sie da? Ich meine, natürlich schminkte sie sich ab, aber wann? Tat sie das regelmäßig? Das war immer das Allerletzte, was sie tat. Sie tat es sehr sorgfältig und trug sofort die Nachtcreme auf. War eine Art heilige Handlung. Mhm. Und danach? Danach gab es nur noch Schlaf für sie. Da hätte die Welt untergehen können. Ausgeschlossen, dass sie abgeschminkt noch einmal das Haus verlassen hätte? Ausgeschlossen. Wie gesagt, er hätte die Welt untergehen müssen. Hallo? Hallo? Ja, ja, danke. Das wollte ich nur wissen. Morgen rufe ich Sie an. Um wie viel Uhr? No, sagen wir, warten Sie ab 12 Uhr mittags. Geben Sie mir doch mal den Honig, bitte. Bitte. Heide, was siehst du zum Fenster raus? Jetzt kommt schon wieder Sturm auf. Du spinnst, Mädel. Nein, ich kenne diese hellgrauen Wolkenfransen über dem Deich. Lassen Sie mal, Hansen. Bisher hat sie immer recht gehabt, sagte der sonderbare Mann von gestern. Vor allem mit ihrer Hellseherei, wo man die Tote fand. Damit auch. Sehen Sie nur. Dieser Bursche kommt tatsächlich schon wieder den Deich entlang. Der passt doch wirklich gar nicht hierher, dieser düstere Geselle. Er hat in der Kreisstadt übernachtet. Sicher hat er schon mit dem Doktor gesprochen. Er tut immer so, als ginge ihn die ganze Geschichte nichts an. Und doch hat man dauernd ein schlechtes Gewissen, wenn er auftaucht. Hm? Haben Sie? Natürlich brauchen Sie das nicht wörtlich zu nehmen. Denken Sie nur daran, wie recht er hat. Wir alle sind hier festgenagelt. Wirklich. Jeder, der sich jetzt verdrücken würde, macht sich verdächtig. Guten Morgen. Bin ich noch zu früh? Nein. Setzen Sie sich doch. Haben Sie schon gefrühstückt? Gefrühstückt? Ich habe schon gearbeitet. Was Sie so Arbeit nennen. Es müssen ja nicht immer die Muskeln sein, Herr... Hansen. Hansen. Was haben Sie denn gearbeitet? Ich war bei Dr. Prack in der Gerichtsmedizin. Und dann habe ich nachgedacht. Nachgedacht? Da haben wir es. Doch, wirklich. Wenn Sie mir zuhören wollen, werde ich Ihnen gleich eine Geschichte erzählen. Da bin ich aber gespannt. Lassen Sie ihn doch. Warum sehen Sie auf die Uhr? Es ist Punkt 10. Eben. Das ist für mich. Clifton Farm hier? Ja, er ist gerade gekommen. Wirklich für Sie. Ja, Doktor. Hallo? Ich höre. Ja? Ja, ja, also doch. Es konnte gar nicht anders sein. Schön, dass Sie pünktlich angerufen haben. Kommissar Gregor werden Sie verständigen, sobald Sie ihn erreichen. Gut, Doktor. Hallo und für das nächste Wochenende einen ungestörten Sonntagsschlaf. Oh, hat er nicht mehr gehört. Schade. Tja, um bei der Geschichte zu bleiben, da kommt also eine junge, reiche und noch schöne Frau auf eine berühmte, exklusive Beautyfarm, um sich aufmöbeln zu lassen. Sie, Herr... Hansen. Herr Hansen, kennen Sie von früher her? Alle anderen hier haben Sie noch nie gesehen. Mann, nun packen Sie schon endlich aus, was Ihnen der Doktor erzählt hat. Eins nach dem anderen, Herr... Hansen. Ich weiß es. Alles zu seiner Zeit. Das Mysteriöseste an meiner Geschichte ist aber nicht diese Frau, sondern ihr Mann. Der hat nämlich auf ganz ähnliche Weise schon seine erste Frau verloren. Eben. Das wird sich nie aufklären lassen, hat der Wachtmeister gesagt. Und was der sagt, stimmt, meinen Sie. Aber im Gegensatz zu dem ersten Fall wissen wir dieses Mal, wo die Frau ertrank. Was Sie nicht sagen. An dieser Küste ist es gefährlich, nachts spazieren zu gehen. Das weiß jeder. Dazu brauchen wir keinen Amtsarzt. Das ist wahr. Dort ist sie aber gar nicht umgekommen. Sie ertrank in ihrer Badewanne. Vorgestern Abend, zwischen 9 und 10. Er ist verrückt. Wirklich. Das können Sie jemand anderem aufbinden. Spotten Sie nur. Aber ich werde Ihnen sagen, wie es wirklich war. Sie kam also mit dem Wagen an, meldete sich bei Heide im Empfang, gab ihren Pass ab, bekam die Schlüssel und fuhr den Wagen zu ihrem Bungalow. Heide half ihr, das Gepäck auszuladen und dann ließ sie sie allein. Das war so gegen 7, 7:30, nicht wahr? So etwa, ja. Schön. Dann begann sie auszupacken, sich einzurichten, trödelte herum. Und weil sie abgespannt war, entschloss sie sich, ein Bad zu nehmen und dann schlafen zu gehen. Alles ganz normal, nicht wahr? Soweit können wir alles auch selbst rekonstruieren. Und dann? Dann zog sie sich aus, schminkte sich ab, ließ Wasser einlaufen, stieg in die Wanne und wusch sich ab. Woher wollen Sie denn das wissen? Klingt ja fast, als wären Sie dabei gewesen. Sozusagen. Denn das ist alles ganz logisch. Erst nachdem sie sich abgewaschen hatte, betrat der Mörder ihren Bungalow. Ich kann nicht ganz genau sagen, was er tat. Wahrscheinlich löschte er, als er ins Bad kam, sofort das Licht. Auf jeden Fall war er in Windeseile am Fußende der Wanne und zog der Frau energisch beide Füße hoch, sodass sie mit dem Kopf schlagartig unter Wasser kam. Die Smithsche Frauenmordmethode hat im Ersten Weltkrieg in England Schlagzeilen gemacht. Ein Schocktod. Es geht ganz schnell. Ich habe mich zufällig damit beschäftigt. Sonst wüsste ich es auch nicht. Dafür werden Sie Beweise brauchen. Die Autopsie hat die Kernseifenrückstände in Ihrem Lungenwasser ergeben, Herr Hansen. Das genügt für jeden Geschworenen. Das war es, was Dr. Prack mir bestätigt hat. So. Und dann ist die Ertrunkene aus ihrer Wanne gestiegen, hat sich angezogen, die Schuhe richtig herum, wohlgemerkt, und ist zu ihrem Spaziergang ins Watt aufgebrochen. Tja, was, Frau Wolf? Einen Jux will er sich machen, der Herr von der Staatsanwaltschaft, aber nicht mit mir. Sie wissen natürlich genauso gut wie ich, dass das nicht stimmt. Und Hamlet, hat die Spur eines Gespenstes in der Witterung gehabt? Nein. die Spur des Mörders. Das Tier kann nicht denken, Frau Wolf. Der Mörder hat sich ihre Söckchen und Schuhe übergestreift und ist dort hinausgegangen, wo wir ihm nachgelaufen sind. Dort stand nachts das Hochwasser. Er brauchte nur die Söckchen und Schuhe der Toten auszuziehen und ein Stück im Wasser oder in einem Priel zurückzulaufen, um das Tier völlig zu verunsichern. Natürlich. Und dann musste der Mörder im Bungalow die Tote wieder anziehen. Dabei hat er in der Aufregung die Schuhe verwechselt. So muss es gewesen sein. So ist es gewesen. Auf welche Weise die angezogene Tote mit ihren verkehrten Schuhen dann in den Schlick gekommen ist, ist schwer zu sagen. Es kam Nebel auf. Wer sich auskennt, konnte ein Auto benutzen, vielleicht sogar ihr eigenes. Auf jeden Fall musste es eine kräftige Person sein, nicht wahr? Was sehen Sie denn schon wieder mich an? Ach, das bilden Sie sich nur ein, Herr Hansen. Ich kann hinsehen, wohin ich will. Immer bildet sich einer ein, ich sehe ihn an. Ich habe Dienst bei der Dame von Nummer 5. Es ist 10:30. Kann ich vielleicht hinübergehen? Was fragen Sie mich? Ich habe Ihnen nichts zu erlauben oder zu verbieten. Ja, dann adios. Ich bin froh, wenn ich endlich an die frische Luft komme. Und ich muss in die Küche. Aber das Wichtigste haben Sie uns noch nicht gesagt. Das Wichtigste hast du mir gesagt, Heide. Geh nur, ich rufe dich, wenn wir dich brauchen. Ja, dann geh. Und? Hat Ihre Geschichte auch ein Ende? Hat sie. Aber es ist nicht sehr schön. Ich bin gespannt. Ich offen gestanden auch. Sehen Sie, da war Benningsons erste Frau. Keine Schönheit, aber eine tüchtige, zupackende Person. Sie hatte den ganzen Aufbau mit ihm geschmissen. Ohne eine solche Frau wäre die Klinik nie ein Erfolg geworden. Was kann man von einem Mann schon erwarten? Als die Klinik anfing, etwas abzuwerfen, lernte er eine jüngere, schönere, repräsentativere, anspruchsvollere kennen. So etwas, meinte er, stehe ihm doch zu. Er zeigte sich offen mit ihr, brüskierte seine Frau, schikanierte und quälte sie, bis sie sich auf eine Scheidung einließ. Aber die tüchtige Oberschwester war finanziell ungeschickt. Sie handelte mit ihm eine Abfindung aus, die den zukünftigen Erfolg außer Acht ließ. Und außerdem war sie natürlich stolz. Als die geschiedene Benningsen wollte sie nicht herumlaufen, auf die jeder in der Stadt mit dem Finger zeigen würde, während der erfolgreiche Modedoktor schon mit der Nächsten auf den Partys glänzte. Sie kannte ihren Mann. Wenn er ein Vermögen machte, dann würde er es an Sandra hängen, wenn sie erst seine Frau wäre. Könnte es nicht so gewesen sein? Doch, genau so könnte es gewesen sein. Sehen Sie? Und außerdem war da eine Tochter, Stasia. Intelligent, kompromisslos, unbequem, dem Alten ein Dorn im Auge. Die kann man doch nur noch auf den Pflichtteil setzen und dann sich selbst überlassen, wie er sich ausdrückt. Wie Sie das wiedergeben, das ist wirklich ganz seine Art. Erzählen Sie noch weiter. Nun ja, die Bereitschaft zur Scheidung hatte er mit der ersten Abfindungsrate honoriert. Die zweite wollte er nach dem Urteil zahlen. Aber da kam seiner Frau ein wirklich genialer Gedanke. Wie wäre es denn, wenn sie sich überhaupt nicht scheiden ließe? Wenn sie noch vor dem Gerichtstermin auf Nimmerwiedersehen verschwände? Es würden 10 Jahre vergehen, bis man sie für tot erklären könnte. Und in diesen 10 Jahren könnte er nicht Sandra und auch keine andere heiraten. Das Vermögen, das aus gemeinsamer Arbeit stammte, würde in der Familie bleiben und dem gemeinsamen Kind zufallen. Nach 10 Jahren, mein Gott, da konnten sie wieder auftauchen und auf die bestehende Ehe pochen. Ich wette, sie dachten in erster Linie an Stasia bei dem, was sie taten. Die sind ja heute so. Wissen Sie, die schlagen ja alles in den Wind. Meinen, sie brauchen nichts, keine Eltern, kein Geld, keine Sicherheit. Und die kommen auch zu nichts, weil sie Ehrgeiz und Geld verdienen für bürgerliche Charakterschwäche halten. Wenn sie es dann merken, ist es zu spät. Man muss es für die Kinder tun. Sonst verlieren sie den Boden unter den Füßen. Aber sie wollten eigentlich nicht töten. Der Gedanke zum Mord an Sandra kam ihnen erst, als ihr Mann ihren genialen Plan mit einem billigen Advokatentrick unterlief. Er schickte ein leeres Schlauchboot los und verkürzte die Frist für ihre Todeserklärung auf 6 Monate. Als sie das erfuhren, erst dann haben sie rot gesehen, Frau Benningsen. Und Sie sind doch jetzt wieder die einzige Frau Benningsen, nicht wahr? Ich kann Ihnen keine Antwort geben. Das brauchen Sie auch nicht. Der Rest war Technik. Als Sie Ihre Stellung hier antraten, war nichts leichter für Sie, als Sandra hierher zu locken und Sie auf die gleiche Art und Weise verschwinden zu lassen, auf die Sie selbst auch verschwunden waren. Alle Welt würden nach dem Mörder zweier Frauen fahnden, einen Mörder, den es gar nicht gibt. Sie waren den Umgang mit hilflosen, schweren Patienten gewöhnt, sie trauten sich alles das körperlich zu und sie haben es ja auch geschafft. Nur an eines haben sie nicht gedacht, dass die moderne Gerichtsmedizin zwischen Ertrinken und Ertrinken unterscheiden kann. Und Sie glauben, dass es so gewesen ist? Jedenfalls könnte es so gewesen sein. Das haben Sie zugegeben. Was werden Sie tun? Ich? Nichts. Wie käme ich dazu, etwas zu tun? Ich bin seit Jahren in Pension. Ich bin überhaupt nicht berechtigt, solche Untersuchungen zu führen. Ich habe keinen Schimmer eines Beweises. Alles nur Indizien. Sie können sich völlig frei entscheiden. Was ich zu tun hatte, ist erledigt. Was war es, das Sie zu tun hatten? Hallo? Benningsen? Ich hatte versprochen, Sie anzurufen. Ich wollte Ihnen sagen, ich schulde Ihnen nichts mehr. Wir sind quitt. Ja, Sie dürfen sich auch weiterhin einen Ehrenmann nennen. Das habe ich herausbekommen. Nein, ich sage Ihnen keine Einzelheiten, aber ich denke, es genügt Ihnen noch so. Nein? Nein, wir werden uns nicht wiedersehen. Wie gesagt, wir sind quitt. Ich gehe schon ran, Frau Wolf. Lassen Sie nur. Clifton Farm hier. Ja? Ja? Ja, ist gut. Ich werde es ausrichten. Wer war es, Heide? Es war die Kriminalpolizei aus der Kreisstadt. Sie sagen, Kommissar Gregor ist losgefahren. In einer halben Stunde wird er hier sein. Wo ist denn der sonderbare Mann mit seiner Geschichte? Er ist vor ein paar Minuten gegangen. Aber wie komisch. Was finden Sie komisch, Frau Wolf? Man kann ihn schon gar nicht mehr sehen. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.